William S. Burroughs kämpfte sich durch Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Björk wiederum merkt man immer mehr oder weniger deutlich ihren isländischen Akzent an. Sie spricht aber fließend Englisch und schreibt ihre Texte ja auch auf Englisch. Das Isländische scheint aber eine solch prägende Sprache zu sein, dass es immer noch durchscheint, auch wenn man, wie Björk, lange in England gelebt hat. Eben eine akustische Version ihres Anchor-Song, aufgenommen 1993 fürs spanische Fernsehen. Nun wird es klassisch, ein Klassiker jedenfalls der Rockmusik. David Bowies Heroes, aufgenommen in Berlin, wo Bowie seinerzeit selbst gelebt hat. Es gibt auch eine rein englisch gesungene Version des Titelstücks, seiner LP von 1977. In unserem Zusammenhang heute natürlich die zweisprachige Version. Heroes, Helden, David Bowie.